Erster haltet alle Gebote, die ich euch heute sage. Dann werdet ihr leben und viele Kinder haben. Ihr werdet das Land bekommen. Gott hat es euren Vätern versprochen. Zweiter, denkt daran, Gott führte euch 40 Jahre in der Wüste. Er wollte euch prüfen. Er wollte sehen, ob ihr seine Gebote haltet. Dritter, Gott ließ euch hungern. Dann gab er euch Manna zu essen. Ihr kanntet dieses Essen nicht. Gott zeigte euch, Menschen leben nicht nur von Brot. Sie leben von jedem Wort Gottes. Vierter, eure Kleider wurden nicht alt. Eure Füße wurden nicht dick. Das war 40 Jahre lang so. Fünfter, wisst, Gott erzieht euch. Er ist wie ein Vater, der sein Kind erzieht. Sechster, haltet die Gebote Gottes. Geht auf seinen Wegen. Habt Ehrfurcht vor ihm. Siebter, Gott bringt euch in ein schönes Land. Dort gibt es viel Wasser. Es gibt Bäche, Quellen und Seen. Achter, es ist ein Land mit Weizen und Gerste. Es hat Weinstöcke, Feigen und Granatbäume. Es gibt Olivenbäume und Honig. Neunter, in diesem Land werdet ihr genug zu essen haben. Euch wird nichts fehlen. Die Steine dort enthalten Eisen. Ihr könnt Erz aus den Bergen holen. Zehnter, wenn ihr genug gegessen habt, dankt Gott. Dankt ihm für das schöne Land. Er hat es euch gegeben. Elfter, passt auf, dass ihr Gott nicht vergesst. Vergesst nicht seine Gebote. Ich sage sie euch heute. Zwölfter, esst euch nicht satt und baut schöne Häuser. Dreizehnter, eure Rinder und Schafe werden mehr. Ihr bekommt viel Silber und Gold. Euer Besitz wird groß. Vierzehnter, werdet nicht stolz. Vergesst Gott nicht. Er führte euch aus Ägypten. Dort wart ihr Sklaven. Fünfzehnter, Gott führte euch durch die große Wüste. Dort gab es Schlangen und Skorpione. Es gab kein Wasser. Gott gab euch Wasser aus einem Stein. Sechzehnter, er gab euch Manna in der Wüste. Eure Väter kannten es nicht. Er wollte euch prüfen. Er wollte euch später Gutes tun. Siebzehnter, denkt nicht, ich habe diesen Reichtum selbst gemacht. Achtzehnter, denkt an Gott. Er gibt euch die Kraft, reich zu werden. Er erfüllt sein Versprechen. Er hat es euren Vätern gegeben. Neunzehnter, wenn ihr Gott vergesst, ist das schlecht. Wenn ihr anderen Göttern dient, ist das schlecht. Ich sage euch heute, ihr werdet sterben. Zwanzigster, Gott lässt andere Völker sterben. Auch ihr werdet sterben. Das ist die Strafe. Ihr habt Gott nicht gehorcht.